16 Uhr, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin hier auf den Frequenzen von den Freien Radios Berlin-Brandenburg. Am Mikrofon begrüßt euch Markus. Heute in der Sendung. In diesen Corona-Zeiten wollen wir heute ein paar Nachrichten bringen, die ihr vielleicht normalerweise nicht in den Medien hört oder seht, denn Corona hat gigantische Auswirkungen auf die Leute, die in Zwangssituationen leben und gar nicht in der Lage sind, Social Distancing zu betreiben. Das wären zum Beispiel Menschen in Abschiebelagern oder in Geflüchtetenlagern, aber auch in den Gefängnissen. Wir haben heute einige Meldungen aus der BRD, aus den USA und aus Italien zusammengesammelt. Teilweise sind die Meldungen schon knapp eine Woche alt, aber das liegt daran, dass Meldungen sehr langsam reisen in diesen Zeiten und eben, wie gesagt, wenige darüber berichten. Das soll heute der Schwerpunkt dieser Sendung sein. Und wir wollen auch noch eingehen auf einen Protest, der am vergangenen Wochenende trotz Ausgehverbot oder dem Verbot von mehr als zwei Leuten gemeinsam irgendwo sich aufzuhalten in Berlin-Kreuzberg stattgefunden hat. Teilweise, wie gesagt, sind die Inhalte schon älter, aber in Zeiten von Corona ist es für uns natürlich auch unmöglich, auf die Straße zu gehen und Berichte zu machen, wie ihr es vielleicht normalerweise in dieser Sendung gewohnt seid. Ich wünsche gute Unterhaltung. Unsere erste Meldung kommt aus Nordrhein-Westfalen. Genau vor einer Woche, am Mittwoch, den 25. März, am Nachmittag, gab es dort folgende Meldung. Für den Fall eines Corona-Ausbruchs in Gefängnissen will der nordrhein-westfälische Landesregierung 1000 Zellen für Quarantänefälle und intensivmedizinische Behandlung freibekommen. Deshalb solle die Haft in einigen Fällen ausgesetzt oder aufgeschoben werden, kündigte der dortige Justizminister Peter Biesenbach an. Die Regelung betreffe aber keine sogenannten Sexual- oder GewaltstraftäterInnen mit mehrjährigen Haftstrafen, sondern etwa Gefangene, die Ersatzfreiheitsstrafen wegen nicht gezahlter Geldstrafen absäßen. Zitat von ihm: Es gebe keinen Corona-Rabatt, betonte Biesenbach. Es gehe lediglich um eine Unterbrechung und einen Aufschub der Haft, so die Meldung von vor einer Woche. Wir wissen, dass ja auch einige Leute freigekommen sind, aber wir wissen auch, dass das sehr wenige waren. Und eine weitere Meldung, die bereits am 20. März aus Thüringen kam, also jetzt schon vor über 10 Tagen, dass Thüringer Gefangene sich an den Justizminister Dirk Adams von Bündnis 90 Die Grünen gewandt haben und wenig von ihm gehört haben. Sie forderten eine Rücknahme des Besuchsverbots, Transparenz über die Corona-Gefahr gegenüber den Gefangenen und natürlich die Entlassung von Gefangenen. Sie forderten alle auf, sich mit eigenen Worten an das Ministerium oder die Landtagsfraktion von Rot-Rot-Grün dort zu wenden und sie zur Umsetzung der Forderungen aufzufordern. Das war sozusagen die Vorgeschichte. Einige Tage später erhielten wir aus Berlin-Tegel folgende Nachrichten. Gefangene aus dem Knast Tegel wollen die nachfolgend genannten Zustände öffentlich machen. Helft ihnen dabei, die Infos zu streuen und werdet praktisch solidarisch, so die Aufforderung. Punkt 1. Das Abstandhalten oder auch Social Distancing ist nicht möglich. Selbst vom Personal gibt es Beschwerden. Obwohl es uns eigentlich fern liegt, Justizknechten eine Stimme zu geben, zeigt ein Beschwerdebrief, welche massiven Probleme der Knast für die Gesundheit mit sich bringt. Bei Aufschluss sind 120 Gefangene im Hof, ohne Sicherheitsabstand, so sagte ein Gefangener hinzufügend. Dann gibt es den Punkt Besuchsregelung, Entlassung, Freigänge. Da schreiben sie, bisher darf nur eine Person über 16 Jahre in die Anstalt, um einen Gefangenen zu besuchen. Wenn es zur Entlassung oder Freigängen kommt, bekommen die neuen Gefangenen keine Untersuchung. Zitat, da wird nicht einmal Fieber gemessen, so ein Gefangener aus Tegel. Die Aussetzung der Ersatzfreiheitsstrafe erfolgte ohne jede Vorbereitung. Zitat, man spricht hier von Blitzentlassung. Es gibt keine Wohnung, sie haben gar nichts, sie werden auf die Straße in die Kälte entlassen. So das Zitat eines weiteren Gefangenen. Dann aus dem Bereich Einweiseabteilung in der Justizvollzugsanstalt Tegel in Berlin. Der A-Flügel mit 3 Etagen und C-Flügel mit 2 Stationen wurde umfunktioniert in eine sogenannte Einweisungsabteilung, kurz auch EWA, in welchen sehr viele Gefangene aus Moabit sind, weil sie dort keine Kapazitäten mehr haben. Die daraus resultierenden Probleme erklärt der oben erwähnte Beschwerdebrief. In der EWA kann kein Sport gemacht werden, es gibt nur wenig Aufschluss, anwaltliche und private Besuche sind sehr stark eingeschränkt. Justizsenator Behrendt spricht zwar von einer Umstrukturierung der Flügel in die EWA für maximal 6 Wochen, in der Realität sei es aber wohl so die Gefangenen mehr als ein Jahr. Eigentlich ist die Abteilung dafür da, die Haftform geschlossen oder offen festzulegen und Perspektiven zu planen. Allerdings sind die Gefangenen hier, Zitat, viel schlechter gestellt, teilweise sitzen hier Eierdiebe, also Leute mit kurzen Haftstrafen von 1 bis 2 Jahren. Aber sie sitzen auf ihrem Status fest. Eine Planung, was mit ihnen passiert, ist also nicht in Sicht. Dann der Punkt hygienische Bedingungen. Wir sprechen hier immer noch über die JVA Tegel in Berlin. Bis vor kurzem gab es keine Seife, Papierhandtücher oder Handdesinfektion im Besuchszentrum. Erst durch einen Brandbrief von einem Gefangenen hat sich das geändert. Andere Forderungen wurden aber ignoriert. Gefangene haben außerdem keinerlei Informationen über den aktuellen Stand und es gibt auch keine Pläne, falls es infizierte Gefangene gibt. Menschen aus Risikogruppen haben keinerlei Schutz. Die medizinische Versorgung ist unterirdisch. Es gibt nur einen fähigen, aber sozial inkompetenten Arzt. Alle anderen sind totaler Schrott, so ein Zitat eines Gefangenen. Du trittst dir einen Nagel ein und bekommst dafür eine Ibo, so ein weiteres Zitat. Nach Informationen von Gefangenen aus Tegel gibt es auch im Knast Bütz so einen Corona-Infizierten. Die Situation in den Knästen spitzt sich zu. Für die Gefangenen gibt es keinen Schutz vor dem Virus. Diejenigen, welche entlassen werden, werden direkt in die Obdachlosigkeit geschickt. Gleichzeitig wird von staatlicher Seite gefordert, dass alle sogenannt zu Hause bleiben, sich in Quarantäne begeben sollten. Die Freiheit aller Gefangenen, unbezahlter Wohnraum für alle und damit die Verbindung unserer Kämpfe wird daher wichtiger denn je. Hier geht ein Aufruf, zeigt euch solidarisch mit allen Gefangenen, Wohnungs- und Obdachlosen und allen, welche von der Krise am meisten betroffen sind. Geht zu den Knästen, gebt den Gefangenen eine Stimme, konfrontiert Verantwortliche der Knastgesellschaft, umgeht die Ausgangssperren, besetzt Häuser und Wohnungen, so eine weitere Forderung, die dort erhoben wird. Freiheit für alle und die Häuser denen, die sie brauchen. Das einige Eindrücke aus der vergangenen Woche über Knäste in Thüringen, in Nordrhein-Westfalen und hier in Berlin. Homeland Security and the FBI are still searching for the leaders that orchestrated the mob of unknown hackers that took over the Channel 4 television network during their primetime broadcast last Wednesday. The mob somehow overran armed security and successfully broadcasted live for 15 minutes before disappearing, leaving no trace, and the U.S. government stumped. President Trump described the mob as menacing, while cities throughout the country still struggle with picking up the pieces from the well-known riots that followed the live broadcast. Strong and we all Wenden wir nun den Blick nach Italien und die Lage in den Gefängnissen dort. Es gibt eine Webseite in Deutsch, die heißt Ausnahmezustand2020.blackblocks.org und da sind seit dem 20. März etliche Texte veröffentlicht oder Meldungen veröffentlicht, die aus Italien kommen. Unter anderem von der Organisation oder Gruppe Tilt, die sich Stimmen einer Gesellschaft im Kurzschlussmodus auch auf Deutsch übersetzt. Und die haben verschiedene Berichte aus italienischen Knästen übersetzt und wir dokumentieren da jetzt mal einige Sachen. Wie gesagt, auch diese Meldungen sind schon mehr als eine Woche alt, aber zeigen euch vielleicht trotzdem Sachen auf, die ihr in unseren Konzernmedien oder den Staatsverlautbarungsmedien aller Inforadio und so weiter nicht mitbekommt. Also zu Italien. In Mailand hat heute, das war ja vor gut einer Woche, eine Gruppe von Solidarischen die Polizeikontrollen umgangen, um mit dem Fahrrad an das Gefängnis von San Vittore zu fahren. Während eine Gruppe rufend nach Neuigkeiten von den Häftlingen auf der Piazza Acquaglieria fragte, ging eine andere vor der Frauenabteilung und der fünften Abteilung vorbei, um ihre Solidarität auszurufen, sowie um von den Unruhen zu erzählen, die bezüglich des Opera-Gefängnisses und im restlichen Italien passierten und wie sie unterdrückt wurden. Auch die Situation von draußen, des Ausnahmezustands, wurde erläutert. Leider gab es gar keine Reaktion von drin, anders als in den vorangegangenen Tagen, wo uns diese unsere Herzen erwärmt hat. Wurde die ganze Abteilung wirklich unbenutzbar gemacht oder sind die Insassen deshalb verlegt worden? Hat die harte Repression entmutigt und die Kommunikation zwischen ihnen und außen noch schwieriger gemacht? Die Präsenz der Solidarität ist und wird in diesen Tagen notwendig sein, unser Wille, die Verordnung in Frage zu stellen, um als Erste die Verantwortung für unsere eigene Sicherheit und die der Menschen um uns herum zu übernehmen. Eine Gruppe von Solidarischen erreichte auch die Mauern des Opera-Gefängnisses. Nach einigen Feuerwerken konnten sie ein paar Worte mit den Gefangenen wechseln, die um Hilfe riefen und sagten, sie seien hungrig und ängstlich. Sie wiederholten auch, dass sie kein Fernsehen, keine Dusche, kein Essen hatten, keine Pakete, keine Post, keine Telefonanrufe, keine Ersatzinterviews erhielten, dass sie nur eine halbe Stunde Luft hatten und dass sie zu Tode geprügelt worden waren. Die Patrouille vor dem Gefängnis schaltete die Sirene ein, um das Gespräch zu blockieren. Wir erfuhren auch, dass einer der Jungen, der als einer der Täter des Aufstands identifiziert wurde, versetzt worden ist. Springen wir nun einige Tage zurück zum 14. März 2020. Es geht hier um Zeugenaussagen von Angehörigen von Gefangenen im Opera-Gefängnis. Zitat: Guten Morgen, ich schreibe aus Mailand über das Opera-Gefängnis und seit Sonntag habe ich keine Neuigkeiten mehr über meinen in der Oper inhaftierten Bruder. Am Montag, dem 9. Januar, brach ein Feuer aus. Wir gingen zum Gefängnis, wo wir eine Front aus Gefängnispolizei, Carabinieri, Polizisten vorfanden, die uns nicht durchlassen wollten und auf unsere Fragen, was passiert sei, erhoben sie Gewehre und Schlagstöcke. Wir sind verzweifelt, bitte helfen Sie uns. Wir erhielten nur wenige Anrufe, in denen es darum ging, dass die Gefangenen die Köpfe eingeschlagen und die Hände gebrochen wurden. Sie kamen zu dritt in die Zellen und schlugen drauf los. Wir haben Bilder von einem Overall, der von einem Mädchen in dem Paket abgeholt wurde, auf dem man Stiefelabdrücke sehen kann. Und sie hielt kurz danach einen Anruf von ihrem Partner, in dem er erklärt, dass sie ihn auf den Boden geworfen und mit Füßen den Rücken fixiert haben und ihn mit Knüppeln auf den Kopf geschlagen haben. Und er musste im Bett bleiben, weil er ohnmächtig wurde und seine Hände höchstwahrscheinlich einen gebrochenen kleinen Finger hat. Helft uns, von den Feldern hinter dem Gefängnis kann man den abgebrannten Teil sehen. Bis heute haben sie nicht einmal Verpflegung erhalten. Ich schreibe alles auf, was wir erfahren haben. Soweit dieser Erfahrungsbericht vom 14. März. Und jetzt ein weiterer von einem Familienangehörigen eines weiteren Häftlings aus der zweiten Abteilung im Mailänder Gefängnis. Zitat: Mein Mann rief mich gerade an und sagte mir, dass er nicht geschlagen wurde, dass jedoch alle Häftlinge des Teils von seiner Abteilung, wo es Unruhen gab, geschlagen wurden. Auch, dass es stimmt, dass da Aufstandseinheiten reinkamen, die das Licht ausmachten und alle verprügelt haben. Aber er konnte mir nichts anderes sagen, aber es stimmt, dass einige Häftlinge in der Notaufnahme gelandet sind. Ein weiterer Bericht von einem Familienmitglied. Zitat: Ich habe gerade ein Familienmitglied gehört, das nicht einmal sprechen kann. Sie wurde von ihrer Schwägerin angerufen, die ihr erzählte, dass ihr Neffe in der Oper verprügelt wurde und dass einige Jungs für die Prügel, die sie einstecken mussten, sogar die Augen aus den Augenhöhlen herauskamen. Soweit dieser Bericht. Familienangehörige eines Gefangenen aus der ersten Abteilung. Zitat: Er hat mich gerade angerufen, er hat mir alles erzählt, dass sie ihn zu dritt verprügelt und zerschlagen haben, dass seine Hände gebrochen sind, aber es geht ihm gut, dass sie alle geschlagen haben, weil sie in der Verwirrung nicht darauf geachtet haben, wer da war und wer nicht dabei war. Sie haben das Licht ausgemacht und alle geschlagen. Sie hielten ihn mit den Füßen auf dem Boden fest und schlugen ihn mit Schlagstöcken. Nachdem sie ihn geschlagen hatten, um ihn in die Zelle zurückzubringen, mussten sie ihn über den Boden schleifen, weil er nicht aufstehen konnte. Und zwei Tage lang konnte er nicht aufstehen, weil er sich schwach fühlte. Danach, als sie merkten, dass er nichts mehr damit zu tun hatte, entschuldigten sie sich bei ihm. Er sagte, sie sollen ihm etwas zu essen mitbringen, weil sie alle hungrig sind. Zitat Ende. Ein weiterer Familienangehöriger eines Insassen der ersten Abteilung, Zitat, er sagte, ich befinde mich in einer beschissenen Situation. Sie geben nur Wasser und Zigaretten aus. Sie haben uns die Kochplatten herausgenommen. Die Lebensmittel sollten heute eintreffen, aber sie sind nicht angekommen. Heute hatten sie Gott sei Dank eine Stunde Hofgang. Ich sagte, du hast endlich angerufen, ich habe seit einer Woche nicht geschlafen. Und er sagte, du schläfst nicht? Wo ich hinsehe, finde ich auch heute immer noch neue blaue Flecken. Er erzählte mir, dass einer der Jungs Knüppelspuren auf dem Rücken hat und diese dem Direktor zeigte, der darauf ihm antwortete, Zitat vom Direktor, diese Knüppelspuren, die Sie auf dem Rücken haben, die habe ich in meinem Herzen für alles, was euch passiert ist. Zitat Ende. Einige weitere Berichte vom 17. März. Mit Masken und Fahrrädern wollte eine Gruppe von Solidarischen losfahren, um den Häftlingen von San Vittore in Mailand ihre Nähe spüren zu lassen. Im Inneren haben sie sicherlich unseren Lärm gehört, aber sie haben nicht auf unsere Botschaften geantwortet. Wir stellen uns vor, dass sie nach dem Aufstand vom Montag, dem 9. März, Einschüchterungen und falsche Versprechungen zur Wiederherstellung der inneren Ordnung erhalten haben. Aus den Medien erfahren wir doch, dass ein Gefangener positiv auf Covid-19 getestet wurde und daher schließen wir daraus, dass die Ruhe nur ein Schein ist. Seit heute sind die ersten Fälle in den Gefängnissen neben San Vittore und in Pavia, Voghera und Brescia bekannt geworden und dass das Virus auch diese Gefängnisse erreicht hat. Am späten Nachmittag begaben sich weitere Personen zum Opera-Gefängnis, wo sich die Gefangenen seit letzter Woche über die Verschlechterung der Haftbedingungen beklagen. Der Kontakt mit der Außenwelt wurde unterbrochen, also Besuche, Pakete, Anrufe, Radio, Fernsehen, Post. Lebensmittel werden nicht an alle weitergegeben, Verletzte oder Kranke wurden nicht ins Krankenhaus gebracht und man sagt uns, dass sie nicht einmal mit Schutzmasken versehen wurden. Die Begrüßung wurde mit warmen Schlägen, Chören und Botschaften für die Angehörigen erwidert. Uns wird auch mitgeteilt, dass sich kranke Menschen in Einzelhaft befinden und dass sie heute über Anzeigen der Unruhen der vergangenen Woche informiert wurden. Die Anklagepunkte sind Beleidigung eines Amtsträgers, Auslösen eines Alarms, Anstiftung zu einer Straftat, Widerstand gegen Festnahme, Brandstiftung, Fälschung, schwere Körperverletzungen. Trotz der Tatsache, dass die Gefangenen ihre Stimme auf donnernde Weise zu Gehör gebracht haben, scheint uns klar zu sein, dass der Staat bereit ist, die kalte Schulter zu zeigen, indem er zunächst jede Nachricht darüber verdunkelt und dann ein nutzloses Dekret aus kosmetischen Gründen erlässt und seine repressiven Absichten mit trauriger Pünktlichkeit bekannt gibt. Angesichts des mangelnden Interesses am Schutz der Gefangenen, die diesen Moment der Besorgnis und Unsicherheit isoliert und ohne Antworten weiterleben, bekräftigen wir unsere Entschlossenheit, sie nicht allein zu lassen. So, das eben Vorgelesene, das könnt ihr mit weiteren Berichten auch aktualisiert auf einer Webseite finden. Berichte sind das von Tilt, Stimmen einer Gesellschaft im Kurzschlussmodus. Die Quelle ist ausnahmezustand2020.blackblocks.org oder aber auch, ihr geht auf die Webseite vom Anarchist Black Cross Wien, das ist www.abc-wien.net. Dort findet ihr weitere Berichte aus Italien und der Situation der Gefangenen dort, in Zeiten des Corona-Shutdowns hier in diesem Teil der Erde. 6 in the morning, police at my door. Fresh shitty to squeak across the bathroom floor. Out my back window, I made my escape. Didn't even get a chance to grab my old school tape. Bad with no music, but happy cause free. And the streets to a player is the place to be. Got a knot in my pocket, weigh at least a grand. Gold on my neck, my pistol's close at hand. I'm a self-made monster of the city streets. Remotely controlled by hard hip-hop beats. But just living in the city is a serious task. Didn't know what the pigs wanted, didn't have time to ask. Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. Im vorigen Beitrag hatten wir über die verheerenden Zustände der Isolation und Rechtslosigkeit und auch der massiven Gewalt gegen Gefangene in Italien berichtet. Ähnliche Berichte erreichen uns auch aus Spanien. So sind spanische Gefangene ja schon seit langem in einem Staffelhungerstreik gegen die miesen Haftbedingungen. Das ist zur Corona-Zeit natürlich nicht besser geworden. Im Gegenteil, viel schlimmer. Natürlich sind dort auch alle Besuche, Kontakte und vor allen Dingen die so wichtigen Spenden, die Gefangene von Angehörigen erhalten können, eingestellt worden. Es gibt für die Gefangenen kaum noch Möglichkeiten, sich irgendwelche Konsumgüter wie Essen oder Hygieneartikel kaufen zu können, was in Zeiten von Covid-19 natürlich katastrophal ist. Hände können nicht gewaschen werden, es gibt keine Seife. Es gibt kaum Wasser, es gibt wirklich Knäste, in denen die Gefangenen keinen Zugang zu fließendem Wasser haben. Und auch Einschüchterungen von Angehörigen sind bekannt. Hunger herrscht, es gibt viele, viele Probleme, die vergleichbar sind mit denen in Italien. Es gibt Berichte über Gewalt. Es gibt zum Beispiel auch Berichte, dass Gefangene, die in Freigangsprogrammen waren, jetzt dieser Freigang abgebrochen wurde, sind nicht etwa freigelassen worden oder wie das in Nordrhein-Westfalen, was wir am Anfang der Sendung gehört haben, die Haft unterbrochen wurde, sondern sie sind eingeknastet worden in Isolationshaft. Und das auch in dem, was von vielen Menschen auch hier in Berlin als so fortschrittlich geltenden Katalonien passiert, dass dort besonders harsche Bedingungen in den Knästen, hohe Infektionszahlen werden langsam bekannt. Und das ist also nicht nur im Bundesland Katalonien, sondern auch in den Gefängnissen. Und wenig Möglichkeiten bis gar keine für Angehörige oder solidarische Menschen von außen, diese Gefangenen zu unterstützen. Und sehr, sehr wenig Öffentlichkeit. Es gibt verschiedene Webseiten und Quellen für Leute, die Castellano lesen, wo man sich da vielleicht informieren kann. Eine dieser Webseiten heißt destedentro.noblogs. Und für alle, die das weiter interessiert, da werden permanent neue Informationen veröffentlicht. Guckt euch das an, verbreitet es weiter, dass zumindest im Internet Menschen sich darüber austauschen und Bescheid wissen, was in Spanien in den Gefängnissen los ist. This is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive, Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, you already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. Ihr hört Radioaktiv Berlin auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg, in Potsdam auf der 90,7 und in Berlin auf der 88,4 UKW. Und jetzt wollen wir den Blick über den Teich werfen, über Gefängnissituationen in den USA. Jemand aus dem Free Mumia Bündnis hat vor wenigen Tagen an einer Online-Konferenz teilgenommen, die in dem Frimumia-Netzwerk in den USA stattfand. Circa 50 Leute aus den gesamten USA haben sich dort in einem Online-Chatraum getroffen und sich über die Situation in den Gefängnissen und die Versuche ausgetauscht, die Gefangenen dort vor der Todesstrafe der anderen Art, nämlich dem Alleinlassen in den Covid-19-Zeiten in Gefängnissen, zu retten. Und im Folgenden will ich mal berichten, was wir dort gehört haben. Es gibt zwei Hotspots der Corona-Erkrankung, auch in Gefängnissen. Das liegt aber nicht etwa daran, dass die alleinig dort Corona hätten, sondern dass in diesen beiden Regionen der USA im Vergleich zu anderen Gegenden viele Tests durchgeführt worden sind, auch in Gefängnissen. Der eine Bereich ist die Ostküste von New York bis Philadelphia und der andere Bereich ist Kalifornien auf der Westküste. Es gibt seit Tagen im Internet, wer da das verfolgt, zum Beispiel so Konzernmedien wie Twitter, den Hashtag Clemency Coast to Coast. Also da geht es darum, dass Gefangene begnadigt werden, aus den Knästen rauskommen, und zwar von Küste zu Küste. Andere Hashtags sind Let Them Go oder auch Freedom All. Und ich will jetzt mal im Einzelnen ein bisschen darauf eingehen, was wir gehört haben. Es gibt bestätigte Corona-Fälle in verschiedensten Gefängnissen im Bundesstaat Pennsylvania, im Bundesstaat New York und Kalifornien. In New York gibt es eine sogenannte Gefängnisinsel, die heißt Rikers Island. Dort sind verschiedene Gefängnisse verschiedener Sicherheitsstufen alle auf einer Insel konzentriert. Insgesamt sind dort ca. 5200 Menschen in verschiedenen Gefängnissen festgehalten. Bereits am Mittwoch vergangener Woche, also diese Meldung ist jetzt eine Woche her, gab es dort 75 bestätigte Corona-Fälle. Also 14% der Gefangenen auf diesen Inseln waren infiziert. Es gab einen Bericht von einer infizierten Wärterin, auf das will ich später noch eingehen. Und eine weitere Meldung, die wir von einer Anwältin dort erfuhren, ist, dass bereits am 5. März, also lange Zeit bevor Präsident Trump oder andere politisch Verantwortliche überhaupt die Corona-Krise ernst genommen haben, hat Rikers Island schon zwei LKWs bestellt, die als gekühlte Leichenwagen funktionieren. Jeder dieser LKWs kann wohl 40 Särge aufnehmen. Sie haben Bodybags bestellt, also aus dem Armeebedarf, die in die Leichen normalerweise in Situationen gepackt werden, in denen es viele Tote gibt. Sie haben Totecs bestellt und das war scheinbar die einzigen Vorbereitungen, die Rikers Island Gefängnisverantwortliche auf die Corona-Krise getroffen haben. Dass viele Menschen dort sterben würden, das war ihnen schon Anfang des Monats März klar. Weitere Vorbereitungen, vielleicht sanitäre Einrichtungen oder Leute freizulassen, auf diese Ideen sind sie nicht gekommen. In Pennsylvania sieht die Situation schwieriger aus einzuschätzen, weil das natürlich ein großer Flächenstaat ist mit viel mehr Gefängnissen und natürlich auch viel mehr Gefangenen und viel mehr unterschiedlichen Situationen. Worüber wir recht gute Informationen haben, ist das SCI Mahanoy. Das ist ein Gefängnis, in dem der afroamerikanische Journalist Mumia Abu-Jamal seit einigen Jahren festgehalten wird. Mit ihm gab es Austausch und er berichtete Ende vergangener Woche, dass Gefangene dort, er auch, jeder 5 Atemschutzmasken bekommen hätten. Sie wüssten aber nicht richtig, warum. Im Folgenden konnte aber herausgefunden werden, warum. Es gibt einen Corona-Ausbruch in einem Gefängnis, was nicht so weit weg ist von seinem Gefängnis in Pennsylvania. Dort sind in der vergangenen Woche 5 Gefangene an den Folgen ihrer Corona-Erkrankung gestorben. Und das Gefängnis sollte mehr Abstand zwischen den Gefangenen herstellen. Und die simple Idee, die sie hatten, war, gut, wir müssen etliche Gefangene verlegen, damit vielleicht nicht mehr jede Zelle überbelegt ist, sondern nur noch jede zweite oder dass ein bisschen Abstand ist. Und deswegen haben sie viele der Gefangenen in das Gefängnis SCI Mahanoy verlegt, in dem Mumia Abu-Jamal unter anderem einsitzt. Und als Vorsichtsmaßnahme hat das SCI Mahanoy immerhin 5 Masken an Gefangene dort verteilen lassen, also 5 Masken pro Gefangener. Das ist ein Gefängnis, in dem nur Männer sitzen. Zu normalen Zeiten knapp 1000 Gefangene, jetzt werden es wohl deutlich mehr sein. Das ist also ein sehr großes Gefängnis und die Bedingungen da sind sehr schlecht. Die haben seit ungefähr einem Monat schon vor Ausbruch der Corona ein sogenanntes Plumbing-Problem, so hat es die Anwältin ausgedrückt, also die Wasserinstallationen dort, die sind schon seit langer, langer Zeit defekt. Sie hatten ja vorher den Skandal, dass nur extrem verdrecktes Wasser überhaupt in die Gefängnisse kam. Das ist ein Problem, was viele Menschen in den USA haben, dass es kein sauberes Trinkwasser gibt. Jedenfalls nicht aus der öffentlichen Wasserversorgung. Und in diesem Gefängnis ist es schon seit langer Zeit so, dass es keine Seife gibt, keine Hygieneartikel. Nicht etwa, weil die Gefangenen nicht bereit wären, Unsummen dafür in den Knastjobs zu bezahlen, sondern sie bekommen sie einfach nicht. Das war schon vor der Corona-Krise so. Wirkt sich jetzt natürlich verheerend aus. Es gibt kein warmes Wasser dort. Also es gibt zwar fließendes, verdrecktes Wasser, aber wie gesagt, kein warmes Wasser und keine Desinfektionsmittel oder auch nur Seifen. Das ist die Situation in Pennsylvania. Ein Journalist, der auch an diesem Treffen teilnahm, sagte, er hätte den Vorsitzenden der Gefängnisbehörde in Pennsylvania angerufen Ende der vergangenen Woche am Freitag und ihn gefragt, wie viele bekannte Corona-Fälle der Bundesstaat in seinen Gefängnissen habe und was sie gedenken, als Gegenmaßnahmen zu tun. Der Pressesprecher der Gefängnisbehörde war völlig überrascht von dieser Frage, eigentlich eine naheliegende Frage, aber er konnte ihm keine Antwort geben. Sie vereinbarten einen Rückanruf und bei dem Rückanruf sagte er dann, es gäbe einen bestätigten Fall von Infektionen. Und ansonsten hätten sie jetzt noch keine großartigen Maßnahmen beschlossen. Da würden alle Haftanstalten für sich alleine Überlegungen anstellen, um zu überlegen, was denn überhaupt bei ihnen möglich sei. Als der Journalist ihm dann berichtete, dass ihm aus einem Pennsylvania-Gefängnis schon 5 Todesfälle wegen Corona bekannt waren, sagte der Pressesprecher, davon sei ihm nichts bekannt. Da wüsste er als das Stimme dann mehr als er selbst. Ja, also so der Umgang der Behörden mit Gefängnissen. Es gibt eine, wie gesagt, im Internet recht wahrnehmbare Kampagne, die wird von verschiedensten Gruppen getragen. Das sind sowohl Anti-Knast-Gruppen, Bürgerinitiativen gegen die Einsperrung von den Jugendlichen in den Bundesstaaten. Das sind religiöse Gruppen. Das sind ganz verschiedene Gruppen. Interessant ist, da wies Prison Radio drauf hin, prisonradio.org, eine sehr interessante Webseite, wenn man sich mit solchen Details in den USA beschäftigt. Die wiesen darauf hin, dass sogar die Schließerinnengewerkschaft in Pennsylvania fordert, dass die Knäste geleert werden, dass die Leute freigelassen werden, weil sie völlig zu Recht sagen, dass das ja im Gefängnissen keine Isolation möglich ist und dass diese räumliche Enge, die dort herrscht, nicht nur eine Gefahr für die Gefangenen, sondern auch für ihre Mitglieder, die Gewerkschaftsmitglieder, die Schließerin ist, die ja täglich rein und rausgehen aus den Gefängnissen. Und eben von wo auch immer sie mit Corona in Kontakt kommen, dafür sorgen, dass es sich auf beengten Verhältnissen sehr schnell ausbreitet. In der eingangs erwähnten Telefonkonferenz in den USA sagte ein Ex-Gefangener, der 30 Jahre lang in verschiedenen Gefängnissen verbracht hat, dass es gar keine Frage sei, wann das ob das Massensterben in den USA also in den Gefängnissen der USA losgehe, sondern nur wann. Und er sagte, es gibt ja auch viele Kurzstrafengefangene oder Leute, die vor ihrer Entlassung stehen. All diese Leute werden ohne Tests rausgeschickt, haben teilweise keine Angehörigen mehr, gerade wenn sie lange Jahre in Haft gesessen haben, oder aber sie gehen in ihre Communities zurück. Die überwiegende Mehrheit der Gefangenen in den USA kommt aus den armen Communities in den USA, also aus dem unteren Drittel der Gesellschaft, wenn man das nach Einkommen mal aufgliedert. Und diese Corona-Krankheit geht täglich rein und täglich raus aus den Gefängnissen und es sei der absolute Wahnsinn, dass immer noch Millionen von Menschen auf engstem Raum in den USA eingesperrt seien, obwohl alle diese Tatsachen bekannt sind. Es ist jetzt nicht so, dass das nur Menschen kritisieren, die entweder Gefängnisse grundsätzlich kritisieren oder die Masseninhaftierung in den USA kritisieren, sondern wie wir gehört haben, es geht bis zu Schließergewerkschaften und teilweise auch einzelnen Gouverneuren, die dieses Problem erkennen und sagen, ja, wir müssen Gefangene jetzt in dieser Situation entlassen. Wir wissen, dass am vergangenen Freitag der Gouverneur vom Bundesstaat Kalifornien etliche Gefangene entlassen hat, auch Gefangene, die life without parole, also lebenslänglich ohne die Möglichkeit freizukommen haben. Allerdings, wenn wir uns die Gefangenenzahlen, die massiven, also sehr, sehr hohen Gefangenenzahlen in den USA vor Augen halten, dann sind das eher kosmetische Maßnahmen, weil bis Freitagmittag letzter Woche hatte er 21 Gefangene entlassen. Allein in seinem Bundesstaat gibt es eine Überfüllung der Gefängnisse und es sind dort 400.000 Menschen gefangen, allein in Kalifornien. Und die Frage, wie schnell, wie viele Menschen in diesen Zwangsanstalten sterben werden, das ist... ich will das jetzt gar nicht weiter kommentieren. Auf jeden Fall ist das die Situation in den US-Gefängnissen. Sie ist wie überall in den USA schrecklich. Der Virus greift unheimlich schnell um sich. Nur in solchen Situationen, wo Menschen auf engstem Raum miteinander leben müssen, ist natürlich überhaupt keine Chance von sogenannten Social Distancing. Und die Forderung, jetzt endlich die Masseninhaftierung zu beenden, die Leute freizulassen, die wird von vielen inzwischen noch kombiniert mit der Forderung, dass sie auch Tests kriegen und nicht in die Obdachlosigkeit entlassen werden, weil das sowohl ihr Überleben als das von vielen anderen Leuten, mit denen sie in Kontakt kämen, natürlich massiv in Frage stellt. Wer sich darüber genauer informieren will, dem empfehlen wir, sich mal Hashtags im Internet anzuschauen. Die eine heißt Clemency Coast to Coast, die andere heißt Freedom All oder auch der Hashtag Let Them Go, immer in einem Wort geschrieben. Bei Clemency von Coast to Coast, amerikanisch wird das Two da als Zahl abgekürzt, also mit 2. Clemency Coast, 2 Coast. Das sind Hashtags, wo eigentlich permanent neue Informationen hochkommen. Und vielleicht noch eine erfreuliche Nachricht. Ich habe vor kurzem mir da einen Hashtag anschauen können mit jemandem, der im Freemumia-Netzwerk auf Twitter vernetzt war. Der berichtete, ich habe mit meinem Bruder telefoniert. Der sitzt in einem Dormitory, also einem Schlafsaal, wo 200 Gefangene auf sehr engem Raum in Feldbetten untergebracht sind. Und während er mit ihm telefonierte, konnte er bei einem Lautsprecher hören, dass Gefangene über 60 Jahre mit Vorerkrankungsgeschichten eine spezielle Antragsformular ausfüllen sollten und sich auf ihre Entlassung vorbereiten sollten. Also es sieht so aus, dass zumindest im Bundesstaat New York, Pennsylvania und Kalifornien inzwischen die Behörden wissen, dass sie Gefangene freilassen müssen, egal wie lange oder wie heftig sie verurteilt sind. Es gab in den ersten Tagen auch noch diese leidige Debatte über, was wir vorhin eingangs ja auch schon aus Nordrhein-Westfalen gehört haben, dass dort nur Leute Schuldgefangene, also Leute, die ihre Schulden absitzen, freigelassen werden und nicht etwa Gewalttäterinnen. Wer sich etwas mit der prozessualen Details in den USA auskennt, weiß, dass diese Unterscheidung völliger Quatsch ist, weil Leute für Bagatelldelikte zu lebenslänglich verurteilt werden und wiederum auch andere, die zum Beispiel aus politischen Gründen verurteilt werden, immer mit irgendwelchen untergeschobenen Gewaltverbrechen für viele Jahrzehnte dort oder für den Rest ihres Lebens kaltgestellt werden sollen und deswegen diese Kategorien von gewalttätig oder nicht gewalttätig, das dient einfach nur Spaltungen, um vielleicht rechtfertigen zu können, gewisse Menschen in Haft zu halten und andere nicht. Es scheint so, dass zumindest in einigen US-Bundesstaaten die Behörden erkennen, dass Menschen über 60 oder Menschen, die schwere Krankheiten hinter sich haben, freigelassen werden müssen. Vielleicht noch ein Wort aus Perspektive der Free Mumia-Kampagne. Mumia Abu Jamal wird im April 66. Er hat eine extreme medizinische Vorgeschichte, das haben wir hier in der Sendung öfter angesprochen. Er ist an Altersdiabetes mellitus 2 erkrankt und er hat mit viel Glück eine Hepatitis C überlebt, 2016 und 17. Und er ist wie viele, viele andere Gefangene, die sehr alt sind und einen Großteil ihres Lebens in Gefängnissen unter miesen Lebensbedingungen verbracht haben, extrem geschwächt und sehr krank. Und auch für ihn ist es im Augenblick schwierig, seine normale Berichterstattung aus den Gefängnissen, in denen er lebt, weiter aufrechtzuerhalten. Wer sich für aktuelle Berichte von Mumia Abu Jamal interessiert, sie kommen wesentlich spärlicher als sonst, dem sei die Webseite prisonradio.org empfohlen. Mumia hat dort, wie ungefähr 50 andere Gefangene, einen eigenen Podcast. Und da könnt ihr sozusagen nicht nur von ihm, sondern auch von anderen Gefangenen aus den USA Berichte aus erster Hand hören. Just a gangster stalking, living life like a firecracker, quick is my fuse. The dead is a death, back to colors I choose. Red or blue, cause of blood, it just don't matter. Sucker died for your life when my shotgun scatters. The gangs of LA will never die, just multiply. Colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors. Colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors. You don't know me, fool. You disown me, cool. I don't need your assistance. Social persistence. Any problem I got, I just put my fist in. My life is violent, but violent is life. Peace is a dream, reality is a knife. My colors, my honor, my colors, my all. When my colors upon me, one soldier stands tall. Tell me, what have you left me? What have I got? Last night in cold blood, my young brother got shot. My homeboy got jacked, my mother's on crack. My sister can't work, cause her arm shows tracks. madness, insanity, living profanity. There's some punk claiming they're understanding me. Give me a break, what world are you living? Death is my set, gets my fucking religion. Colors, colors, colors, colors, colors. Braided hair, suckers stare, I don't care. My game ain't knowledge, my game's fear. I've no remorse, so squares beware. But my true mission is just revenge. You ain't my set, you ain't my friend. Wear the wrong color, your life could end. Homicide's my favorite binge. Colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors. Just walk like a giant, police defiant. You'll say to stop, but I say that I can't. My game, my family, the all that I have. I'm a star and the wall's my autograph. You don't like it, so you know where you go. The streets are my stage, it tears my show. Psychoanalyze, try, diagnose me why. It wasn't your brother to brutally die, but it was mine. So let me define my territory, don't cross the line. Don't try to act crazy, cause that shit don't faze me. If you ran like a bitch, it wouldn't amaze me. Cause my color's death. Though we all want peace, but our war won't end till all war cease. Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Am vergangenen Samstag, den 28. März, hätte eigentlich die große Mietenwahnsinn, Stopp den Mietenwahnsinn Demonstration stattfinden sollen, zu der ja monatelang vorbereitet worden war von sehr vielen Menschen in Berlin. Erwartet worden war, dass eigentlich Zehntausende Berlinerinnen und Berliner auf die Straße gehen. Diese Demonstration konnte nicht stattfinden. Was aber stattfand, waren sehr Corona-bewusste Proteste, um eben die staatliche Ruhe und Ordnung und alle sollen ihren Mund halten, Politik zu unterbrechen. Es gibt ein sehr interessantes Video auf verschiedenen Internetportalen sichtbar. Ich sag mal, wo folgende Audioaufnahmen jetzt herstammen, die wir gleich hören werden. Das sind die Freundeskreis-Videoclips. Tippt das einfach mal in eine Suchmaschine eurer Wahl ein. Dort werdet ihr das gleich, wo wir gleich Auszüge von hören finden, aber wahrscheinlich auch andere Dinge aktualisiert. Und in diesem Video ist zu sehen, wie einzelne Menschen teilweise alleine mit Schildern, mit Mundschutz oder auch zu zweit mit langen, 4 Meter langen Transparenten, also wirklich ausreichend Abstand voneinander, sich den öffentlichen Raum nehmen, um auf Dinge aufmerksam zu machen. Das Ganze ist auf dem Video auch zu sehen, wie die Berliner Polizei mal wieder nichts anderes zu tun hat, außer sowas zu unterbinden. Es sind also keine Massenansammlungen von Menschen, sondern sehr, sehr wenige, die in wirklich großen Abstand rund ums Cottbusser Tor standen am vergangenen Samstag, den 28. März. Und was die im Einzelnen zu sagen hatten, war in einem vorproduzierten Redebeitrag zu hören, den eine der Demonstrantinnen mit einem Lautsprecher hochhielt. Und da werden wir jetzt Auszüge von hören. Und wie gesagt, wenn ihr das in voller Länge und vor allen Dingen mit den vielen Bildern und Losungen und Transparenten, die dort zu sehen waren, sehen wollt, es richtete sich gegen Zwangsräumung, gegen die Unterbringung von Menschen in Lagern, gerade in dieser Situation jetzt, dass Menschen halt freigelassen werden müssen und so weiter und so fort, dann schaut euch Freundeskreis Videoclips nochmal im Internet genauer an. eingeleiteten restriktiven Maßnahmen stellen einen erheblichen Einschnitt in unsere Leben dar. Es ist wichtig, dass wir die politische Dimension dessen diskutieren, die Situation einordnen und weiter beobachten. Deswegen glauben wir auch, dass es gut und wichtig ist, dass Leute trotzdem und gerade deswegen achtsam weiterhin zusammenkommen. Wir wollen die Ängste und Unsicherheiten, die es gerade gibt, wahrnehmen und ernst nehmen. In Bezug auf den Virus und in Bezug auf die Maßnahmen und gesellschaftlichen Entwicklungen, die damit einhergehen. Wir denken, es ist wichtig, aufmerksam zu bleiben und zu schauen, was von staatlichen Organen repressiv passiert und sich gesellschaftlich normalisiert, wie zum Beispiel die Abschottung an den Grenzen. Ganz schnell werden Rechte eingeschränkt und in den Medien wird eine Stimmung hergestellt, die eine Legitimierung für diese krassen Einschränkungen bereitstellt. Die aktuellen Entwicklungen können zu einer Verschärfung der Verhältnisse auf rassistischer, patriarchaler und kapitalistischer Ebene führen. Kräfte werden sich verschieben und neu aufstellen. Da müssen auch wir uns stärken und zusammenhalten. Wir sehen weder in der Ausweitung des Individualismus und der Isolierung noch in einer völkischen Solidargemeinschaft ein legitimes Mittel, um auf diese Situation zu reagieren. Wir dürfen nicht vergessen, dass nicht der Virus an sich, sondern die Herrschaftsstrukturen für das Ausmaß der Krise verantwortlich sind. Diese Herrschaftsverhältnisse müssen für eine Verbesserung unserer aller Leben abgeschafft werden. Die Stadt steht still. Diesen Satz hören wir in diesen Tagen häufig. Aber die repressiven Organe stehen nicht still. Räumungen finden weiter statt, wie zum Beispiel aktuell in Athen. Wir gehen davon aus, dass sie auch hier weiterhin stattfinden werden. Stillstehen auch nicht die laufenden Kosten vieler prekärer Menschen, welche plötzlich Zugang zu Lohn verloren haben, aber weiterhin Miete und Rechnungen zahlen müssen. Stillsteht auch nicht die Arbeit derer, die ihre Tätigkeiten nicht einfach ablegen können und die jetzt durch die Situation mehrfach belastet sind. Stillsteht auch nicht die rassistische Gewalt an den Grenzen, welche Menschen weiterhin abschottet, verletzt und tötet. Stillstehen auch nicht die transfeindlichen, rassistischen und sexistischen Übergriffe auf der Straße und zu Hause. Im Knast und allen anderen einsperrenden Institutionen werden die sozialen Möglichkeiten eingeschränkt. Und das lässt Menschen darin mit ihrer Situation vielfach alleine. Es wird erneut deutlich, dass die Bewegungsfreiheit und Gesundheit einiger weniger wichtiger ist als die von anderen. Wir wollen keinen Trend zur sozialen Isolation und freiwilligen Selbsteinsperrung. Wir sehen unsere gesellschaftliche Verantwortung nicht darin, uns zu isolieren, sondern gemeinsam Widerstand zu leisten und weiter für die Freiheit aller einzustehen. Wir treffen uns weiter, wenn auch in veränderter Form, weil wir selbst auch verunsichert über die Auswirkungen des Virus sind. So treffen wir uns zum Beispiel nun tagsüber draußen, weil die Sonne schön scheint, und in kleinen Gruppen mit genug räumlichem Abstand. Wir umarmen uns nicht mehr und halten Hygienempfehlungen ein. Wir finden es wichtig, uns in unseren verschiedenen Betroffenheiten zu unterstützen, über unsere Ängste zu sprechen, uns gegenseitig zu fragen, was wir gerade voneinander brauchen und auch Ideen zur Minimierung der Ansteckungsgefahr miteinander zu besprechen. Aber eben auch unsere ökonomischen, politischen und sozialen Ängste und die darin liegenden Herausforderungen. Die Gefahr der Krise ist nämlich auch, dass völlig auf individuelle Lösungen gesetzt wird. Die Lösung ist nicht, dass wir vereinzeln und uns sozial distanzieren, sondern dass wir aufeinander Acht geben. Unsere Stärke besteht ja nicht darin, dass wir Macht haben, sondern darin, dass wir viele sind. Der Ausdruck und die Mittel unserer Kämpfe werden auch durch die Einschränkungen von sozialen Räumen erschwert. Wie können wir darauf reagieren? Wie bleibt Widerstand weiterhin möglich? Denn nötig bleibt er. Es genügt definitiv nicht, sich in digitalen Räumen auszutauschen. Gerade viele Kämpfe lassen sich nicht aufs Internet verschieben. Neben dem Aufruf zum Social Distancing und zu Hamsterkäufen für die Kleinfamilie können wir derzeit aber auch beobachten, dass Menschen sich unter den neuen Bedingungen kollektiv und insbesondere in den Nachbarschaften selbst organisieren. Sie warten nicht auf den Staat, um ihren Alltag zu organisieren. Das bedeutet eine Chance, um Kollektivität, Selbstorganisierung und Solidarität, die wir in unseren Kämpfen leben, auszuweiten. Nur beschränkt sich dies für uns nicht auf die von Corona bestimmte Zeit. Wir kämpfen für Solidarität statt Herrschaft. Während, vor und nach Corona. Der Sicherheitsdiskurs verschiebt sich gerade extrem und scheint emanzipatorische und freiheitliche Ausdrücke zu erschweren. Daher hoffen wir auf weitere Diskussionen und feministische Analysen und Aktionen zur aktuellen Situation. Das Problem heißt Rassismus, Kapitalismus und Patriarchat. Ja, soweit ein wenig O-Ton eines Protests, der am vergangenen Samstag, den 28. März, gegen eine Gesellschaft hier in Kurzschlusspanik stattfand, wo Leute sehr Corona-bewusst in großen Abständen voneinander mit Mundschutz demonstriert haben, um daran zu erinnern, dass es Menschen gibt, die nicht einfach nach Hause gehen können, dass es Menschen gibt, die zwangsgeräumt werden, dass es Menschen gibt, die in Lagern festgehalten werden oder in Gefängnissen und dass diese Menschen im Allgemeinen von der Gesellschaft übersehen werden in Zeiten der Corona-Krise und dass der Staatsmacht da auch nicht viel anderes einfällt, als diese Leute wie immer mundtot machen zu wollen und von der Straße zu schieben. Wer sich das Video mal genauer angucken will, sei im Internet auf die Freundeskreis Videoclips verwiesen. Dort werdet ihr das finden. Die Sendung geht zu Ende. Das war Radioaktiv Berlin mitten in der Corona-Krise, etwas improvisiert vom Sound und von allem drum und dran. Habt da ja gemerkt, es ist für uns auch nicht einfach, unter diesen Bedingungen freies Radio zu machen. Wer diese Sendung nochmal hören will oder auch andere Sendungen, die wir produzieren, der sei auf unserem Podcast verwiesen. Ihr findet einen Blog von uns, wo das alles verlinkt und eingebunden ist, auf radioaktivberlin.nostate.net. Verbreitet es gerne weiter, damit auch andere Leute diese Podcasts dann mal zu hören kriegen, wenn sie die Sendung schon nicht live hören. oder gar nicht wissen, dass es ein freies Radio in Berlin und Brandenburg auf den Frequenzen 88,4 in Berlin oder 90,7 in Brandenburg gibt. Und das letzte Wort in dieser Sendung hat wie eigentlich immer der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal aus den USA, seit 1981 politischer Gefangener dort. Und das wird so lange bleiben, bis er endlich frei ist, hier mal nach Berlin kommt und einen eigenen Jingle aufnehmen kann, den wir wahrscheinlich dann senden werden. Also macht's gut und tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal. All right. Yo, P-Shaw, this is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together, we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive, Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, y'all already know. Free them all, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner, P-Shaw. The words echo America's long and painful history of telling citizens of color they do not belong here. Is the president a racist? We live in fear every single day. Like, we never know what can happen to us because of our skin color. Get the fuck out of this country! Come back to Israel! Back to America! Essentially, it normalizes hate and makes it acceptable. The love is fake! But the hate is real! Shit's real. They wish you bad luck, they wish you bad health. They wanna see you sick, miserable, and in pain. They wanna see you choke, they wanna see you broke. The hate is real, it's uncut, it's pure. It's not rare, it's easy to find. Ignorance breeds hate, hate breeds war. Been that way since the beginning of time. The love is fake, but the hate is real. I'm from LA where the red try to kill the blue. I'm from the place where the kids ain't the fucking cops. Where the street violence never stops. Hate is jealousy, but some deeper than that. The hater wants you gone.